Der Bolschewismus ist gewissermaßen der ungezogene Sohn der Demokratie. Sie schämt sich seiner zwar hin und wieder, aber in den kritischen Stunden unseres europäischen Lebens bricht doch bei der Demokratie immer aufs Neue das mütterliche Gefühl durch. Und dann stehen beide wieder in einer Front, vereint vor allem in der Stoßkraft gegen den autoritären nationalistischen Staatsgedanken, den sie mit Recht als ihren ingrimmigsten und gefährlichsten Gegner erkannt haben und einschätzen. Das zeigt sich nun weniger in der politischen Dogmatik, aber umso mehr in der politischen Praxis. Hier handeln sie, soweit sich das eben machen lässt, gemeinsam. Da spielen dann die kleinen theoretischen Unterschiede kaum noch eine Rolle. Ich betone dabei ausdrücklich, dass ich in diesem Zusammenhang selbstverständlich weder von Völkern noch von Staaten, sondern von politischen Systemen und geistigen Anschauungen spreche. Es handelt sich hier um die Analyse soziologischer Werte, die natürlich in ihren politischen Reaktionen auch für das praktische Zusammenleben der Völker eine entscheidende Rolle spielen. Ja, ich möchte fast sagen, dass sie im Wesentlichen das gegenwärtige Weltbild überhaupt bestimmen. In den Reaktionserscheinungen der Demokratie auf den Bolschewismus liegt der klassische Beweis für die Richtigkeit der hier von mir aufgestellten These. Hier sollen daher im Wesentlichen nicht so sehr die Theorien als vielmehr die Tatsachen sprechen. Die Schlüsse daraus mag dann jeder selbst ziehen. Ich habe schon einleitend darauf hingewiesen, dass der Bolschewismus, wo er an die Macht kam, immer die Demokratie als Voraussetzung hatte. Dass die Demokratie ihm seine Entwicklungsmöglichkeiten bot und dass endlich die Demokratie ihn in seiner späteren eigenen Praxis auf das liebevollste und fürsorglichste zu begleiten pflegte. Schon Lenin erklärte, die marxistische Lösung der Frage der Demokratie besteht in der Ausnutzung aller demokratischen Einrichtungen zum Sturz des Bürgertums durch das klassenkämpferische Proletariat. Dieser theoretischen Auffassung des Bolschewismus entsprechen die historischen Beispiele der letzten zwei Jahrzehnte. Eine außerordentlich gefährliche Richtung nimmt dementsprechend die Entwicklung in der Tschechoslowakei. Slansky, Abgeordneter des Prager Parlaments und Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, erklärte bereits auf dem 7. Weltkongress der Komintern, seine Partei habe das Ziel aufgestellt, die Tschechoslowakei zum Brennpunkt der proletarischen Revolution in Mitteleuropa zu machen. Die Folgen sehen wir jetzt. Das Hauptorgan der tschechischen Kommunisten sagt auch ganz offen, wir Kommunisten gehen unbeirrt auf unser Ziel los, auf die Sowjetische Republik, an deren Spitze Klement Gottwald stehen wird. Um dieses Ziel so schnell wie möglich zu erreichen, sicherten sich die Kommunisten der Tschechoslowakei die uns sattsam bekannte Zuneigung der tschechischen Regierung. Dieses Zusammenspiel der Kräfte können wir in diesen Tagen und Wochen am besten beobachten. Sie sicherten sich diese Zuneigung der tschechischen Regierung erstens durch die Unterstützung der Wahl Beneš zum Staatspräsidenten am 16. Dezember 1935, wobei die kommunistischen Stimmen für Beneš Sieg ausschlaggebend waren. Und zweitens dadurch, dass sie im Jahre 1935 zum ersten Mal für den Heereshaushalt der Regierung stimmten. Allein dadurch beweisen sie die Gemeinsamkeit ihrer Ziele mit denen der tschechischen Regierung. Es würde zu weit führen, die kommunistischen Erfolge in der Tschechoslowakei seit dem Abschluss des Militärpaktes einzeln aufzuzählen. Wir kennen genau die Tätigkeit des Bundes der Freunde der Sowjetunion. Wir kennen die bolschewistische Film- und Rundfunkpropaganda, den Einfluss Moskaus auf die Prager Presse, vor allem auf die bürgerlich-demokratische. Und wir kennen auch das Wohlwollen, mit dem die tschechische Regierung diesem Treiben Moskaus zuschaut. Weniger bekannt aber ist die Tatsache, dass Prag auch organisatorisch den Sitz der bolschewistischen Zerstörungs- und Verschwörungsarbeit gegen Europa darstellt. Prag beherbergt das mitteleuropäische Büro der Komintern, an deren Spitze der Parlamentsabgeordnete Clement Gottwald steht. Dieses Büro ist die übergeordnete Zentrale für die kommunistischen Parteien in ganz Mitteleuropa. Im Radschin dürften diese Tatsachen nicht unbekannt sein. Sie werden aber dennoch, gelinde gesagt, von dort wohlwollend geduldet. Und damit enthüllt sich nun vor unseren Augen ein Bild, das geradezu grauenerregend wirkt. Es gäbe in dieser allgemeinen europäischen Anarchie überhaupt keinen Trost und keine Hoffnung mehr, wenn nicht in der Tatsache, dass wir dieses System durchschaut haben. Wir sind nicht müde geworden. Wir sind nicht müde geworden, es auf unseren Parteitagen zu durchleuchten und anzuprangern. Von diesem Podium aus haben wir unsere Alarmrufe in die Weltöffentlichkeit hineingesandt. Von hier aus sind wir der organisierten politischen Heuchelei entgegengetreten, haben wir die aufbauenden Elemente in allen Ländern aufgerufen, sich gegen die fortschreitende Anarchisierung Europas durch den Bolschewismus zur Wehr zu setzen. Wir stehen der Einheitsfront von Demokratie und Bolschewismus geschlossen und entschlossen gegenüber. Wir kennen sie. Uns kann man kein X mehr für ein UFO machen. Darum hassen uns auch beide so abgrundtief, weil wir sie kennen. Denn wir entstammen einer anderen, einer neuen Welt. Wir stellen ein aufbauendes Staatsprinzip dar. Wir haben den Begriff der Demokratie modernisiert und veredelt. Bei uns stellt er tatsächlich wieder seiner Urbestimmung entsprechend die Herrschaft des Volkes durch seine besten Söhne dar. Wir haben dem Prinzip des Sozialismus einen neuen Inhalt gegeben. Für uns bedeutet er die Gemeinschaft des Volkes, sein gemeinschaftliches Denken und sein gemeinschaftliches Handeln. Wir bleiben demgemäß unseren geistigen Antipoden in der Welt nicht schuldig. Niemals haben wir einen Zweifel darüber gelassen, dass der Nationalsozialismus keine Exportware sei. Aber der Nationalsozialismus behauptet, entsprechend der ihm innewohnenden Kraft, seine geistige und auch seine politische Existenz. Er braucht den Kampf nicht zu scheuen. Wir wollen keine Welt erobern, aber wir wollen nach Bedarf unser Land verteidigen.